12d. 12d. Übersetzen Sie. Я прав, полагаю, что мы ждем подтверждения сметы. Gehe ich recht in der Annahme, dass wir auf Bestätigung des Kostenvoranschlags warten? Вы можете предоставить нам офис для работы? Können Sie uns ein Büro für unsere Arbeit zur Verfügung stellen? Прежде всего, мне нужно позаботиться о разрешении на ведение бизнеса. Als erstes muss ich mich um die Gewerbeanmeldung kümmern. Важно наладить контакты. Es ist wichtig, Kontakte zu knüpfen. Участвуйте в следующем диалоге. Отвечайте по-немецки, используя русские подсказки. Hallo Wolfgang, schön, dass du anrufst. Wie sieht es aus in Kiel? Хорошо. Gut. Меня разместили в хорошем отеле, и у меня есть маленький офис в художественном центре. Sie haben mich in einem schönen Hotel untergebracht und ich habe ein kleines Büro im Kunstzentrum. Prima. Konntest du schon Geld abheben? Ich habe dir vor 2 Tagen eine große Summe überwiesen. Я иду в банк завтра утром. Ich gehe morgen früh zur Bank. Сегодня я жду ответного звонка из художественного центра. Heute warte ich noch auf den Rückruf vom Kunstzentrum. Я не уверен, сможем ли мы осуществить проект вовремя. Ich bin nicht sicher, ob wir mit dem Projekt rechtzeitig fertig werden. Sag mir Bescheid, wenn es Probleme gibt. Да, разумеется. Ja, natürlich. До завтра, Сильвия. Bis morgen, Сильвия.